ganz nah vor dem Fernseher sitzen, der gar nichts sieht. Nur meinen Blick einfängt, der in vergeblicher Langeweile den Horizont fokussiert, wo keine Beute sich zeigt. Doch hier springt es und zuckt. Und ich starre dankbar. Gedanken verloren, Krallen eingezogen, Blutgeschmack unter der Zunge, satt. Und lasse mich treiben. Lasse für mich sehen. Und lasse mich leben.